Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich. Darum sag, Herr, nimm mich heute und gebrauche mich. Oft fragst du, was kann ich schon für meinen Herrn heute machen? Sprich mit ihm, erzähl von ihm, auch wenn die anderen lachen. Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich. Darum sag, Herr, nimm mich heute und gebrauche mich.